Damals fand ich, die Junior High School war die blödeste Erfindung auf der ganzen Welt. Da schmiss man Kinder wie mich, die noch nicht einmal in der Pubertät waren, mit Gorillas zusammen, die sich zweimal am Tag rasieren mussten. Da gab's jugendliche Kriminelle und Freaks. Ich war kleiner als 95% der Jungs an meiner Schule. Aber Gott sei Dank gab's noch Chirag Gupta. Ein kleiner, schmächtiger Inder, der schon jetzt von den Großen fertig gemacht wurde. Kann ich den Rucksack haben, du Zwerg? Er war ein guter Puffer zwischen mir und diesen Idioten. Hey, Greg. Hey! Echt, ich wusste nicht, was mit diesen Jungs im Sommer passiert war. Hat es einen Atomunfall gegeben? Irgendein missglücktes wissenschaftliches Experiment? Sie sahen plötzlich alle älter aus als ich, Rupert und Chirag. Und waren schon im Stimmbruch. Nun gut, inzwischen klingt meine Stimme auch anders als damals. Aber ich bin ja jetzt auch 2 Jahre älter. Wenn man so anspruchsvoll war wie ich, war es echt schwer, am ersten Schultag den richtigen Sitzplatz zu finden. Eine falsche Entscheidung und du saßt für den Rest des Jahres neben irgendeinem Idioten. Mein Freund Rupert kam am ersten Schultag in einen grässlich bunten Poncho gehüllt ins Klassenzimmer. Greg! Hey! Und grinste mich an wie ein Honigkuchenpferd. Wie gesagt, Rupert war noch nicht reif für die Junior High School. Hola, amigo. ¿Dónde está la biblioteca? Was hast du denn da bitte an? Wir sind gerade aus Guatemala zurück. Das ist mein nagelneuer Poncho. Schön, hä? Guten Morgen, Kinder. Ich bin Mrs. Flint. Setzt euch bitte alle hin. Na toll. Ich würde neben Rupert sitzen. Willkommen zu eurem ersten Tag an der Junior High School. Macht euch eure Plätze. Da sitzt ihr jetzt jeden Tag.